Luzi, die Luzi, die Luzi aus Luzern. Hat's küssen, ja so gern. Was tut sie, die Luzi, sie raubt dir gleich das Herz. Das tut sie, die Luzi, ob Mai, Dezember oder März. Die Luzi aus Luzern. Hat's küssen, ja so gern. Drum schwärmen die Jungen und auch die älteren Herren. Von der Luzi aus Luzern. Von Zürich nach Bern ist nie so voll wie die nach Luzern. Und wenn man fragt, dann sagt der Kontrolleur, das wär nicht so, wenn die Luzi nicht wär. Die Luzi aus Luzern. Hat's küssen, ja so gern. Was tut sie, die Luzi, sie raubt dir gleich das Herz. Das tut sie, die Luzi, ob Mai, Dezember oder März. Die Luzi aus Luzern. Hat's küssen, ja so gern. Drum schwärmen die Jungen und auch die älteren Herren. Von der Luzi, von der Luzi, von der Luzi.